Sonntags morgens versammelten die sich ja auf dem Viktoriaplatz um 9 Uhr. 9 Uhr waren sich unter Kindergottesdienst. Und dann zogen sie mit so einer großen Trommel rum, rum, rum, rum, rum, trommelten sie durch die Straßen. Dann sind wir hinten herumgegangen, dass wir zur Kirche kamen, während vorne herum der Zug daherkam. Konntest aber auch wohl angeschwärzt werden, ne?